Ihr befindet euch in allmählicher Zerrümmelung bei Radio Blau. You are in gradual crumbling in Radio Blue. Hallo, hallo, hallo, hört uns denn jemand? Hallo, hallo, hallo, hallo, hört uns denn jemand nun endlich? Radio Blau, das Bürgerradio Leipzig. Auf. Ja, die Frequenz stimmt nicht mehr, also musste ich diesen Jingle mal abwürgen. Ja, es lohnt sich mal genauer hinzuschauen heute in dieser Sendung Allmähliche Zerkrümelung. Was geschieht, wenn man sein Soll nicht erfüllt, wenn man in dem Buch, das man lesen wollte, es nur bis Seite 12 geschafft hat und doch in einer Radiosendung davon berichten soll? Typisch mal wieder, also man hat diese ganzen Bücher auf dem Nachttischchen liegen und man kommt aber einfach nicht durch. Entweder sind sie zu dick oder man hat zu viel zu tun oder man schläft immer ein, schon vorher. Der Blick ist heute in dieser Sendung also ganz auf die Anfänge gerichtet von Romanen großteils, die man dann nicht weiterliest, aber eigentlich sind ja auch schon die Anfänge interessant bei Büchern. Vielleicht enthalten die Anfänge auch schon das Ganze dann irgendwie. Vielleicht werden sie auch von den Erwartungen und Vorstellungen, die man so hat, ergänzt, die uns dann helfen zu vergessen, dass wir unser Soll nicht erfüllt haben. Und vermutlich schlafen wir dann auch ein und die Bücher liegen auf dem Nachttisch dann noch rum und wir träumen davon, wie sie weitergehen. Und so wird es euch auch in dieser Radiosendung ergehen, vielleicht. Ich werde euch nur die Anfänge nämlich von den Büchern erzählen und den Rest fülle ich anstelle von Träumen mit Musik auf. Denn das Wichtigste im Radio sind die Lücken, in denen keiner spricht. Denn die kann man sich dann selber auffüllen. Zum Beispiel mit den Geräuschen des Abwaschs und dem Klappern der Teller, falls ihr auch zu den Menschen gehört, die immer während des Radiohörens abwaschen, wie ich das immer tue. Falls ich nicht gerade zufällig mit der Gartenarbeit beschäftigt bin, das mache ich manchmal auch während des Radiohörens. Jetzt aber zurück zu den Anfängen von Romanen und vielleicht erstmal beginne ich mit einem Buch, wo es im ersten Kapitel nur um Anfänge geht. Das ist nämlich das Buch Die Kunst des Erzählens von dem britischen Autor David Lodge. Das ist ein englischer Romanautor, der aber auch, wie gesagt, dieses Buch Die Kunst des Erzählens über das Schreiben von Romanen und auch über ja, generell, wie man schreibt und welche Tricks da angewandt werden beim Schreiben, das veröffentlicht hat 1992, The Art of Fiction. Das war eine Reihe eigentlich von kurzen Essays, die in einer englischen Zeitung erschienen sind im Original. Es geht da im ersten Kapitel um gelungene Anfänge, aber auch um spektakuläre Anfänge oder um die Schwierigkeit, einen guten Anfang zu schreiben. Leider geht es da aber nicht darum, um das Scheitern des Lesers, um mein Scheitern in den Anfängen, das mich heute ja auch irgendwie beschäftigt. David Lodge identifiziert verschiedene Möglichkeiten, die geneigte Leserin oder den Leser in den Schreibfluss eines Romans hineinzuziehen. Das allein ist natürlich schon erstmal ganz interessant. Sofort denkt man selber so drüber nach, welche Anfänge einem am besten gefallen haben oder was man so an spektakulären Anfängen da irgendwie vielleicht, wo man sofort dran denkt. Oder die Anfänge, die einem sehr schwer gefallen sind zum Beispiel, das gibt's ja auch. David Lodge erwähnt da unter anderem den Anfang von dem Fänger im Roggen, Catcher in the Rye von J.D. Salinger. Der geht so: Falls Sie wirklich meine Geschichte hören wollen, so möchten Sie wahrscheinlich zuerst mal wissen, wo ich geboren wurde und was ich für eine beschissene Kindheit hatte. Ja, nicht schlecht als Anfang. Da wird schon der Anfang selber thematisiert quasi. Der Anfang, der die Schwierigkeiten eines Anfangs gleich zutage fördert. Will die Leserin also wirklich dann alles über die beschissene Kindheit von Holden Caulfield, dem Erzähler, wissen? Vermutlich schon, denke ich, oder? Ich weiß nicht. Manche schreckt das vielleicht auch ab. Ansonsten sind die Lieblingsanfänge womöglich identisch, auch mit den Lieblingsbüchern. Schlechthin, mir geht's jedenfalls so, die Anfänge meiner Lieblingsromane sind natürlich immer gute, hervorragende und ganz besonders ausgezeichnete Anfänge, die können eigentlich gar nicht schlecht sein. Man schaue sich zum Beispiel nur den Anfang von Die Reise nach Petuschki von Jerofejew an. Alle sagen, der Kreml, der Kreml. Alle haben mir von ihm erzählt. Aber selber habe ich ihn kein einziges Mal gesehen. Wie viele Male schon, tausende Male, habe ich im Rausch oder danach mit brummendem Schädel Moskau durchquert. Von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, aufs Geratewohl. Von einem Ende zum anderen, aber den Kreml habe ich kein einziges Mal gesehen. Ja, dieser Anfang gehört auf jeden Fall zu den nicht ganz wenigen Anfängen, die den Leser erstmal versuchen, in den Ort der Handlung einzuführen, bevor er die ganzen 10.000 verschiedenen Personen der Handlung kennenlernen muss. Ebenfalls nicht ganz unüblich bei den etwas komischeren Romanen ist natürlich auch die Presslufthammer-Methode. Erstmal den Leser ordentlich erschüttern, wie zum Beispiel in dem Roman Der dritte Polizist von Flann O'Brien, The Third Policeman. Das ist auch einer meiner Lieblingsromane. Da geht so: Nicht alle wissen, wie ich den alten Philip Mathers getötet habe, indem ich seinen Kiefer mit einem Spaten zertrümmert habe. Aber vielleicht ist es besser, zuerst von meiner Freundschaft mit John Divney zu sprechen. Denn er war es, der den alten Mathers umgehauen hat, indem er ihm einen festen Schlag mit einer speziellen Fahrradluftpumpe versetzt hat, die er selber aus einer Eisenstange fabriziert hatte. Wow, da dürfte man erstmal gefesselt sein als unschuldiger Leser. In einem anderen Roman von Flann O'Brien wird man gleich mit drei verschiedenen Anfängen konfrontiert. Nämlich in dem Roman In Schwimmen zwei Vögel, At Swim Two Birds. Ja, Beispiele aus humoristischen Romanen sind natürlich irgendwie immer dazu prädestiniert, auch besonders obskure Anfänge aufzufahren. Auch ganz gut für mich, dass wir uns jetzt schon knietief in der irischen Romanliteratur befinden. Die war nämlich eigentlich der Anlass für diese Sendung. Ich hatte mir auf spezielle Empfehlungen hin den Roman Graveyard Clay oder auf Deutsch Grabgeflüster zukommen lassen. Das ist von dem irischsprachigen Schriftsteller Mairtin O'Catain. Dann bin ich aber nicht dazu gekommen, ihn auch zu lesen oder zumindest nicht zur Gänze, weil die englischsprachigen Bücher doch manchmal auch ein bisschen länger brauchen, bis sie hier mit der Post ankommen. Also dachte ich mir, dass ich einfach mal etwas über Anfänge erzähle. Und dazu habe ich noch ein bisschen Musik rausgesucht. Eigentlich wollte ich davon ja eigentlich auch nur die Anfänge spielen, nur die Anfänge der Lieder, aber da hätte ich dann weniger Zeit zwischendurch gehabt, um zum Kühlschrank zu gehen und Bier zu trinken. Deswegen habe ich diese eigentlich ja ziemlich gute Idee dann verworfen. Und jetzt spiele ich aber trotzdem erstmal Musik komplett, bevor ich dann noch mehr erzähle über Anfänge. Ihr hört erstmal ein Lied von der Band Tolar, aus Grenoble sind die, glaube ich, gewesen. Wir waren letztes Jahr hier in Plaquitz unterwegs und hört erstmal den sehr passenden Titel Les Dangers du Stop von Schallplatte. Ah, ich habe die Schallplatte noch gar nicht eingestellt. Das muss ich jetzt natürlich noch nachholen. Da ist er, genau, die Schallplatte. Je suis confiant, comme des visages à la loupe. J'attends deux heures, ils sont méfiants. Le gars des boules s'arrête. Hey mon frère, tu vas où? Je monte à l'arrière, mais à mi-chemin. On paye l'essence avec tes sous. Putain, mec, quand tu voyages, mais tes questions de prix, je comprends pas. Si je te fais, qu'est-ce que c'est l'intérêt de faire le stop? J'en ai pas, je peux te montrer, je me cache toujours très léger. Puis maintenant, j'aimerais sortir, laisse-moi là, faut que j'aille au shot. Ces deux gars sont flippants. Ils m'ont pas touché un seul mot. J'ai plus notre dernier accro. J'ai plus notion du temps. Dehors il fait nuit noire. Et je n'ose pas imaginer comment ceci va se terminer. Ah. Ich bin zu jung, um zu erkennen, was ich einmal werden will. Ich kenne viele meiner Freunde, die sind heute schon am Ziel. Ich kann heute kaum noch sagen, was ich morgen werden will. Hinter meinem Rücken Deutschland warte ich lieber still. Bin ich unrat für die Zukunft oder was ist los? Eins ist an jedem Fuß, was ist bloß mit mir los? Keine Hetze, ich denk nach und schaue zu. Viele alte Menschen ruhen, da warte ich in Ruhe. Noch von mir mich nicht gebrauchen, denn ich bin noch nicht so weit. Wenn ihr wenn's mal bereut, dann hab ich die Zeit. Ja, das waren doch sprechende Liedtitel. Ihr habt gehört, wie gesagt, erstmal Tolan aus Grenoble. Und dann noch Die böse Hand mit dem Lied Unreif für die Zukunft. Auf jeden Fall passende Liedtitel, wenn man es mal wieder nicht geschafft hat, einen Roman weiterzulesen als bis Seite 12. Meistens ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass einem ein Roman vielleicht irgendwie doch nicht so gefallen hat. Manchmal ist es ein Zeichen, dass ein Roman zu viel Konzentration erfordert und man die gerade nicht übrig hat. Manchmal ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Aufmerksamkeitsspanne angesichts der alltäglichen Informationsüberflutung auf ein Minimallevel gesunken ist. Wo wir vor der Pause gerade bei der irischen Romanliteratur waren, wäre ein Musterbeispiel für Romane, die man nicht zu Ende schafft, natürlich das äußerst dickleibige Gesamtwerk von James Joyce aus Dublin. Keine Ahnung, wie oft ich den Ulysses nochmal neu angefangen habe. Im Grunde habe ich ihn nun so oft angefangen, dass es irgendwie auch als durchgelesen zählen könnte. Noch eine Spur schwieriger ist vielleicht Finnegan's Wake vom selben Autor. Zu unserer Erquickung können wir ja da mal den Anfang ausprobieren. Der geht so: Flusslaufs vorbei an Adam und Eva, von Küstenkurven zur Buchtbiegung, führt uns durch einen Komodien Uikus der Rezirkulation zurück nach Haus Castell und Emzebung. Ja, auf Englisch klingt eigentlich der Anfang da sogar noch ein bisschen einleuchtender, glaube ich, weil die deutsche Übersetzung da so schwierig ist, dass die Übersetzer sich dann gleich so verrenkt haben, dass die deutsche Übersetzung eigentlich komplizierter klingt als das englische Original von Finnegan's Wake. Aber es gibt allerdings auch eine Ausgabe, wo die beiden Texte, der Englische und der Deutsche, in einem Buch drin sind. Also auf der rechten Seite der Deutsche und auf der linken immer der englische Originaltext. Ja, gegen Finnegan's Wake ist Ulysses natürlich irgendwie leichte Kost, beinahe schon mit regulär eingeführtem Personal und Ort. Ich lese mal kurz vor aus dem Ulysses den Anfang. Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte Introibo ad altare Dei. Innehaltend spähte er die dunkle Wendeltreppe hinunter und kommandierte grob: Komm rauf, Kind, komm rauf, du feiger Jesuit! Feierlich schritt er weiter und erstieg das runde Geschützlager. Dort machte er kehrt und segnete würdevoll dreimal den Turm, das umliegende Land und die erwachenden Berge. Ja, ich finde das ein irgendwie faszinierender Ort am Anfang eines Romans, wie der im Ulysses zum Beispiel. Da ist zum Beginn, wird da der sogenannte Martello Tower in der Nähe von Dublin beschrieben. Das ist so ein alter Wehrturm, der da an der Küste in ganz Irland, glaube ich, sind diese Türme verteilt. Da steht er jedenfalls an der Küste vor Dublin irgendwo rum und unser Romanheld Stephen Dedalus wohnt da sozusagen in so einer Art Studenten-WG mit zwei Mitbewohnern. Da hat er sich schön eingerichtet. Und das funktioniert auf jeden Fall ganz gut als Einstieg, weil man doch so ein bisschen fasziniert ist von diesem Ort. Was, die leben in einem Turm vor Dublin und an der Küste. Das klingt auf jeden Fall erstmal dann, vielleicht, das spricht schon irgendwas an, auf jeden Fall. Zumindest ebenso gut funktioniert das wie das verschlafene Studentenzimmer in einem eigentlich nahegelegenen Roman von Flann O'Brien, nämlich in dem Roman Entschwimmen zwei Vögel, den ich am Anfang auch schon erwähnt hatte, weil der mir auch so gut gefällt als komischer Roman. Und dieser Roman hat gleich drei Anfänge. Dabei ist wieder die Besonderheit, dass der Erzähler am Anfang quasi ein Zimmer schildert und der ganze Roman eigentlich in diesem Studentenzimmer dieses sehr trägen Studenten spielt. Also Man bewegt sich vom Ort eigentlich gar nicht so weit weg von dem Bett des Ich-Erzählers. Also er liegt die meiste Zeit in seinem Bett und denkt nach darüber, dass er mal einen Roman schreiben könnte, den er uns dann quasi während der Handlung des Romans in Schwimmen zwei Vögel erzählt. Und er geht dann natürlich schon auch ab und zu vor die Tür, insbesondere weil er mit seinem Onkel da zusammen wohnt und dieser Onkel einen gewissen Druck auf ihn ausübt, doch mal vor die Tür zu gehen. Ansonsten spielt er aber großteils im Bett. Und die drei Anfänge, die er da am Anfang von den Schwimmen zwei Vögel entwirft, das sind eigentlich Anfänge von Romanen, die er sich in seinem Bett quasi so ausmalt. Und die Geschichten erzählt er eigentlich dann auch während dieses sehr schönen Romans At Swim to Birds und In Schwimmen zwei Vögel. Also ihr seht schon, wir rutschen tiefer in die irische Romanliteratur hinein. Ulysses, In Schwimmen zwei Vögel sind da auf jeden Fall große Favoriten von mir. Daran ist eigentlich wieder ganz schön, dass, dass ich jetzt einen guten Übergang habe, nämlich zu diesem Roman, um den es heute ursprünglich in dieser Sendung gehen sollte, den ich eben nicht geschafft habe, zu Ende zu lesen, nämlich der Roman Graveyard Clay von Mertin O'Cathane. Auf Deutsch, wie gesagt, Grabgeflüster. Sehr schön übersetzt von Gabriele Häfs und der ist vor ganz kurzem erst in deutscher Übersetzung erschienen, weil das Original ist in irischer Sprache verfasst und war so kompliziert zu übersetzen, dass sich da in den letzten 70 Jahren scheinbar niemand gefunden hat. Also der Roman ist im Original 1949 schon erschienen in Dublin und so lange hat es gedauert. Davon kann ich auch mal den Anfang in deutscher Sprache vorlesen, euch kurz. Ich habe den auch in englischer Sprache. Der geht so. Haben die mich wohl in der Pfundabteilung oder in der 15-Schilling-Abteilung begraben? Oder ist der Teufel in sie gefahren und sie haben mich in die halbe Guinee-Abteilung abgeschoben, obwohl ich ihnen so oft gepredigt habe, dass ich das nicht will. Am Morgen meines Todestages habe ich Patrick aus der Küche hochgerufen. Ich flehe dich an, Patrick, mein Kind, habe ich gesagt. Begrab mich in der Fundabteilung. Einige von uns sind zwar in der halbe Guinee-Abteilung begraben, aber trotzdem. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen bei Tatk den besten Sarg holen. Es ist immerhin ein guter Eichensarg. Anhand des Anfangs von Grabgeflüster können wir jetzt schon sehen, dass es sich mal wieder um einen etwas ungewöhnlichen Handlungsort handelt dabei. Der ganze Roman ist nämlich auf einem Friedhof angesiedelt und zwar unter der Erde. Die handelnden Personen sind nämlich allesamt Leichen und liegen schon in den Gräbern dieses Friedhofs, die sich während der ganzen Romanhandlung quasi dann angeregt unterhalten. Der Roman ist im Original in irischer Sprache 1949, wie ich schon gesagt hatte, erschienen. Aber wie gesagt, wegen dieses komplizierten Irisch ist er erst vor kurzem auf Deutsch erschienen, wirklich auch in einer ganz guten Übersetzung, glaube ich. Ich kann das ja eigentlich gar nicht beurteilen, weil ich nur die englische und die deutsche Fassung kenne, also anhand der irischen, aber die wurde gelobt und die Übersetzerin Gabriele Häfs ist auch eine ganz gute Übersetzerin eigentlich. Geografisch ist der Roman in der Gegend verortet, wo der Autor Mertin O'Cathane auch geboren wurde, sozusagen westlich von der westirischen Stadt Galway. Das ist ganz im Westen da, in der Mitte ungefähr von Irland, in der westlichen Mitte, so ziemlich an der Küste. Das ist so eine kleine Halbinsel, die da so raussteht. Der Roman spielt während des Zweiten Weltkriegs, wie gesagt 1949 veröffentlicht. Die Toten auf dem Friedhof sind hauptsächlich Einheimische, allerdings natürlich Menschen, die dort zu sehr unterschiedlichen Zeiten begraben wurden. Außerdem liegen dort auch ein paar Zugezogene sozusagen begraben. Das ist da möglich. Zum Beispiel liegt da ein französischer Pilot, der in seinem Flugzeug über Galway abgeschossen wurde und nun da begraben liegt. Er nutzt die Zeit in seinem Grab, um Irisch zu lernen von den anderen Toten. Der Friedhof selber ist in drei verschiedene Abschnitte unterteilt, wie schon vorhin kurz im Anfang des Romans vielleicht rauszuhören, in die Ein-Pfund-Abteilung, in die 15-Schilling-Abteilung und in die Half-Guinea-Abteilung. Je nach Vermögen und sozialem Status der Verstorbenen. Die Handlung wird vorangetrieben durch das beständige Eintreffen neuer Leichen, die dann die Neuigkeiten aus der Welt der Lebenden mit sich bringen. Ja, man fragt sich natürlich, wie man auf so eine Handlung kommt. Mertin O'Cathane hat das so erklärt. als sie aus dem Gefängnis kam, der war nämlich im Gefängnis da in den 40er Jahren, als Irland seine Unabhängigkeit erlangt hat oder bevor sie diese erlangt hat, war ich zu Hause und es war Winter. Eine Frau in der Nachbarschaft ist während der kurzen düsteren Tage um Weihnachten rum gestorben. Es gab einen sintflutartigen Regen zu der Zeit, sodass das Grab erst ausgehoben werden konnte an dem Tag, an dem sie dann beerdigt wurde. 5 oder 6 von uns gingen hin, um es auszuschaufeln, um die Sache ein bisschen zu beschleunigen. Wir haben um 2 Grabmale herum ausgegraben, aber konnten irgendwie nicht die richtigen Särge finden. Die Übersichtskarte zu den Grabmalen ließen wir uns zwar zukommen, aber die sah so aus wie von einem Kind in die Holzasche am Herd gemalt. Nun war es schon spät am Tage und das Begräbnis sollte bald stattfinden. Wir haben uns gesagt, dass wir noch ein Grab ausheben und das wär's dann. Auf dem Heimweg hat dann einer meiner Nachbarn zu mir gesagt, weißt du, wo wir sie nun reingelegt haben, sagte er, vermutlich obendrauf auf jemanden, den ich der Einfachheit halber mal Mikil Ruan nenne. Oho, sagte ein anderer, das wird wohl ganz schön böses Blut geben da unten. Ja, so geht's also zu auf irischen Friedhöfen. Teilweise hat es da, glaube ich, auch eine hohe Sterblichkeit gegeben zu gewissen Zeiten im dem verarmten Westen von Irland. Zumindest kann ich mich da von einem anderen Buch, nämlich von den irischen Tagebüchern von Heinrich Böll, dran erinnern, dass da sehr oft um sehr große Friedhöfe geht. Ja, zu Beginn des Romans hören wir der gerade verstorbenen Catriona Feidin. Ich weiß jetzt, bin nicht ganz textsicher, wie sich das ausspricht. Catriona Feidin, vermutlich Feidin, beim Nachdenken zu. Die Stelle, die ich schon vorgelesen habe, wo sie darauf hofft, dass sie in der Ein-Pfund-Abteilung begraben wurde. Doch sehr bald schon hört sie Stimmen und wundert sich darüber, dass sie direkt neben ihrer ehemaligen Nachbarin Mairead Froinsiais liegt und sich nun sogar mit dieser unterhalten kann. Auch die Zeit der Handlung wird einem gleich klar. Nämlich einer der Toten spricht gleich zu Beginn über einen damals in Irland nicht ganz unbeliebten Feind Englands nach. Er sagt, Hitler ist mein Liebling, er ist genau der Richtige für die. Hitler ist my darling. Diese Problematik wird auch in den gerade erwähnten Tagebüchern aus Irland von Heinrich Böll eingehend erörtert. Also Heinrich Böll trifft da auch auf dieses Problem, dass viele Iren in der Provinz eine seltsame Vorliebe für Adolf Hitler hatten damals. Ja, die Irland-Tagebücher sind übrigens gar nicht so weit entfernt von Galway angesiedelt, also dem Handlungsort dieses Romans, ein bisschen weiter nördlich, also auch in der westlichen Mitte. Unsere Romanheldin wundert sich jedenfalls erstmal ganz schön und sie sagt, beim Leiden Christi lebe ich oder bin ich tot? Und die anderen hier, leben die oder sind sie tot? Die keifen genauso rum wie früher über der Erde. Ich dachte immer, wenn ich erst im Grab liege, befreit von Arbeit und häuslichen Sorgen und allen anderen Kümmernissen, werde ich endlich Ruhe finden. Aber was soll dieser Unfrieden hier in der Friedhofserde? Ja, solche Fragen stellt man sich natürlich, wenn man plötzlich unter der Erde ist und da eigentlich seine Ruhe haben will und dann wird man die ganze Zeit von der Seite angequatscht. Jetzt kennt ihr aber den Anfang und ich gehe nochmal in den Kühlschrank. Ihr hört ein bisschen Musik derweile, die Band Radikal Satan, und jetzt habe ich sogar den Plattenspieler schon angestellt. Ja, das ist nur am Anfang, dauert das immer ein bisschen, bis das Lied losgeht. Das ist der Vorteil an MP3. Aber jetzt doch, es macht schon Musikgeräusche. Radikal Satan ist eine sehr schöne Band, argentinische Brüder, die in Bordeaux wohnen. Und trotz des Namens machen sie keinen Black Metal, sondern ja, so eine seltsame Art von argentinischen, ja, wie heißt das eigentlich, diese Musik da in Argentinien? Na, ihr werdet's hören. Thank you. Ja, soweit erstmal. Man weiß bei dieser Platte nie, wo die das Lied aufhört. Eine Platte mit sehr langen Liedern. Ja, wir sind immer noch in einem Roman, immer noch in dem Roman Grabgeflüster von Martino Cattein. Und da befinden wir uns immer noch am Anfang natürlich, wo auch sonst. In dieser Sendung geht es nämlich nur um Anfänge. Sehr bald muss die gute Catriona, die Hauptfigur des Anfangs dieses Romans, die nun unter der Erde ist und sozusagen die Kartoffeln von unten betrachtet, einige Enttäuschungen erleben. Sie wurde nämlich von ihren Angehörigen tatsächlich nur in der 15-Shilling-Abteilung begraben und nicht in der 1-Pfund-Abteilung. Außerdem gibt ihr schon bald das unflätige Gerede der anderen Toten auf den Senkel. Sie würde sich gern in Ruhe mit ihrer Nachbarin Murrayt unterhalten, die sie da ja wieder getroffen hat. Aber immer quatscht jemand dazwischen. Ich zitiere mal kurz. Ach Murrayt, wenn wir nur eine stille Ecke für uns finden könnten. Über der Erde konnten wir einfach gehen, wenn uns die Gesellschaft nicht gefiel. Aber ach und weh, die Toten verlassen niemals ihren Platz in der Friedhofserde. Tja, nun, so ist das im Leben wie im Tod. Leider habe ich, wie schon gesagt, das Buch auch nicht sehr viel weiter gelesen als bis Seite 12 oder 13. Aber es ist unbedingt empfehlenswert. Wie gesagt, die deutsche Übersetzung ist vor kurzem im Sommer 2017 zumindest im Alfred Kröner Verlag erschienen. Aber auch die englische Übersetzung unter dem Titel Graveyard Clay ist ganz gut lesbar. Obwohl da eine ältere Übersetzung existieren soll, wurde mir vom Verlag gesagt, die sehr frei übersetzt ist und die vielleicht nicht so empfehlenswert ist, obwohl sie eben einfach vielleicht auch nur freier übersetzt ist, keine Ahnung. Natürlich sind mir in letzter Zeit auch noch ein ganzer Haufen weiterer Bücher in die Arme gefallen, die ich nur bis Seite 12 gelesen habe, ganz zu schweigen von den ganzen anderen Büchern, die sich auf meinem Nachttisch türmen, die ich nur bis Seite 12 gelesen habe. Oder mir sind Bücher in die Hände gefallen, die ich schon gelesen habe, in die ich dann aber wieder hineingeraten bin, auf verschlungenen Wegen, also die man dann plötzlich wieder anfängt zu lesen, obwohl man sie eigentlich schon kennt. Eines dieser Bücher ist von Daniel Charms, vielleicht nicht ganz unbekannter russischer Schriftsteller aus den 20er bis 40er Jahren. Da wurden die meisten seiner Texte zumindest veröffentlicht. Aus Leningrad oder geboren eigentlich in St. Petersburg und später hieß das dann natürlich Petrograd und dann Leningrad. Als ich da nochmal drin rumlas, nämlich genau gesagt in den Sammelbänden Fälle und Fallen, das ist nämlich ein Autor, der eigentlich keine Romane im eigentlichen Sinne veröffentlicht hat, sondern eigentlich nur sehr kurze Kurzgeschichten und ein oder zwei längere Erzählungen und Tagebücher gibt es von ihm und Theaterstücke. Und er war auch noch in einer Art dadaistischen oder futuristischen Gruppierung namens Oberio drin, wo er auch dann, also wie gesagt, diese Theaterstücke sind teilweise in diesem etwas dadaistischen Umfeld der 20er Jahre entstanden. Und eigentlich auch die anderen Sachen von ihm sind eigentlich durchaus in so einem etwas performativen Zusammenhang entstanden. Also er hat viele der Texte dann auch vorgetragen. Die sind nicht im stillen Kämmerlein nur entstanden. Ja, das ist mir aufgefallen, dass Daniel Charms im Februar 2017 genau vor 75 Jahren gestorben ist. Er ist nämlich in Leningrad im Knast während der deutschen Blockade damals verhungert. Winter 1942, also im Februar 1942. Mir liegt eigentlich besonders seine Erzählung Die Alte oder in meiner Ausgabe heißt das Die alte Frau, glaube ich, am Herzen. Das ist eine Erzählung, in der eine alte Frau in das Zimmer unseres Erzählers kommt und dann dort relativ unvermittelt stirbt. Nun gerät der Erzähler aber in Panik und packt die tote Alte dann in einen Koffer, schließlich, um sie heimlich außerhalb von Leningrad zu begraben. Also bis dahin, zu diesem Punkt, gibt es dann erstmal vorher schon alle möglichen anderen Verwicklungen, weil er erstmal rausgeht, um einzukaufen. Und dann lernt er noch eine schöne junge Frau kennen, die er eigentlich mit gern auf sein Zimmer nehmen würde, aber das ist ja die gestorbene alte Frau, deswegen kann er sie dann nicht mitnehmen. Und noch weitere Verwicklungen. Und ja, schließlich packt er die tote Alte in einen Koffer, in einen Überseekoffer, glaube ich, und verfrachtet sie dann mit Haut und Haaren in der Straßenbahn in das Umland von Leningrad, wo sie dann allerdings ihm der Koffer wird ihm dann gestohlen, glaube ich, oder so. Das ist irgendwie eine Geschichte, die ich gelesen habe, aber ist auch nicht ganz so lang jetzt. Hat nur 40 Seiten oder so. 50 vielleicht. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Romane sind oft natürlich auch zu lang, um mehr als den Anfang zu lesen. Natürlich. Also das wäre natürlich ein guter Grund für Daniel Charms. Also dessen Erzählungen sind oft nicht mal eine halbe Seite lang. Ist ein Meister der Kürzesterzählung und der Kurzgeschichte und auch des Gedichts. Ja, sehr empfehlenswert. Über den wollte ich eigentlich auch nochmal eine ganze Sendung machen. Das vielleicht Ende des Winters könnte ich das geschafft haben. Ja, in gewisser Hinsicht ist das ja vielleicht sogar ein bisschen ähnlich dann wie Grabgeflüster von Mertin O'Cattain. Zumindest besteht da eine kleine Verwandtschaft. Also die Tote im Koffer und die Toten unter der Erde sind beides Dinge, die nicht ganz verschwunden sind aus unserem Leben, sondern noch immer irgendwie weiterleben. Also, naja, die Tote im Koffer, lebt sie weiter. Ja, irgendwie für den verzweifelten Ich-Erzähler natürlich schon, weil wohin mit so einer Leiche? Als ich heute darüber nachgedacht habe, was ich denn nun sende, wo ich doch mein Buch nicht gelesen habe, da sind mir ganz verschiedene Dinge eingefallen. Was fängt man nun an mit diesen Anfängen? Wenn man nur die Anfänge von Büchern zu lesen schafft, dann verweist das einerseits auf die gegenwärtig uns eigentlich immer mehr bedrängende sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie, also die Tatsache, dass wir mit immer mehr Dingen, Informationen und kommunikativen Beziehungen zugebombt werden und womöglich gar nicht mehr schaffen, als die Anfänge zu lesen, weil eine permanente Überforderung bei uns besteht. Andererseits enthalten die Anfänge natürlich auch einen etwas utopischen Gehalt, einen utopischen Schimmer. Die Anfänge von Büchern könnten sich nämlich eigentlich an alle möglichen Richtungen entfalten. Und die Anfänge von historischen Momenten, daran musste ich auch denken, wie zum Beispiel die jetzt gerade vor 100 Jahren stattgefundene Oktoberrevolution in Russland, die enthalten ebenfalls ja alle möglichen Möglichkeiten, obwohl das bei tatsächlichen Geschehnissen wahrscheinlich weniger Möglichkeiten sind als bei fiktiven Ereignissen, denn erfundene Dinge enthalten immer wahrscheinlich mehr Möglichkeiten als tatsächliche Geschehnisse. Also ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass sich die Oktoberrevolution 1917, im Oktober 1917, wirklich zu etwas Utopischem hätte entfalten können. Unter den richtigen Bedingungen, denn das war ein historisches Ereignis, das dann erstmal in einem Bürgerkrieg, in einem Krieg irgendwie gemündet ist. Und so frei sind die historischen Geschehnisse da eigentlich nicht, sich zu entfalten wie die fiktiven Geschehnisse in Romanen. Ja, da ich jetzt auch alle Möglichkeiten habe, entscheide ich mich dafür, einfach nochmal etwas Musik zu spielen. Nämlich nochmal ein Lied, wo es um die Zeit geht. Das Lied Mit der Zeit von Family Five hört ihr jetzt. Du warst von einem anderen Stern und hast nicht viel davon erzählt. Du dientest meist den falschen Herrn und hast dein Schicksal selbst gewählt. Zum Reden nicht bereit, das hab ich viel zu spät erkannt. Als du gingst, hat mich das kaum berührt. Ich hab weitergemacht, als sei nichts passiert. Aber nach und nach kam so vieles hoch und am Ende da vermiss ich dich doch zu spät. Zu spät.

nach dem Amtsland kommt nichts mehr. Die Koffer gepackt, verlass ich den Ort, denn das war's. Dein Applaus. Lass mich von all dem, was war, von all dem, was jetzt ist und was noch kommt. Erlös mich, denn du kannst es nur und sonst niemand. Erlös mich von all dem, was kommt. Erlös mich. Erlös mich. Erlös mich. Oh ja, das ist der Film Bad Taste, den ich hier nebenher gucke, während ihr Radio hört. Gucke ich nämlich einen Film. Gemein. Aber ihr habt jetzt gerade die neue Platte von ER80 gehört. Die heißt definitiv Ja und ist auch soeben erschienen. Das war das Lied Souvenir Shop. Ebenfalls was ich angelesen habe, ist das Buch The Buried Giant von Kazuo Ishiguro. Das ist nämlich der Nobelpreisträger für Literatur. Und als der nominiert wurde, da habe ich mir natürlich sofort seinen letzten Roman zukommen lassen. Das ist dieses Der begrabene Riese auf Deutsch, heißt das, glaube ich. Ich habe die englische Ausgabe, die ist irgendwie billiger gewesen. Und ja, noch ein Buch, was ich nur angelesen habe, das ist natürlich noch so eine Sache. Irgendwelche Ereignisse wie ein Literaturnobelpreis kommen einem zu Ohren und sofort muss man irgendwo reinlesen und dann bemerkt man, man hat doch keine Zeit, das durchzulesen, was man da eigentlich, war man so gespannt drauf, aber das ist auch ein sehr vielversprechendes Buch auf jeden Fall. Dieser Kazuo Ishiguro hat nämlich eigentlich ganz verschiedenartige Romane, die in ganz verschiedenen Stilen quasi so drin sind, veröffentlicht, also so eine Art Krimi-Handlungen und dieses letzte, wie gesagt, hat so eine Art Fantasy-Handlung. Da geht es um zwei alte Leute, die in so einer Art Höhle leben. Das erinnert dann erstmal so ein bisschen an Herr der Ringe oder ja, Herr der Ringe fällt einem als erstes ein, ebenfalls der Anfang von Herr der Ringe, stimmt. Das hat er aber vermutlich nicht so beabsichtigt, der Kazuo Ishiguro, dass das, er wollte vermutlich keinen reinen Fantasy-Roman schreiben. Eigentlich geht es darin, soweit ich das jetzt absehen kann, hauptsächlich um die Erinnerungen, weil nämlich bei diesen Menschen, die da in diesen Höhlen leben, in einem sowas wie ein mittelalterliches England, ist irgendwie die Erinnerung ausgelöscht. Aber zumindest funktioniert das, der Anfang, eigentlich insofern gut, weil man dieses Fantasy-Setting natürlich wiedererkennt. Und es ist auch in diesem Roman geht es auch um eine Art Odyssee, weil die beiden Alten nämlich beschließen, ihren Sohn zu besuchen, den sie eigentlich vergessen haben. Also das Dilemma dieses Romans besteht darin, dass, glaube ich, alle Menschen die Vergangenheit vergessen haben, in einem Land, das von Kriegen erschüttert ist. Weiter habe ich aber, wie gesagt, auch noch nicht gelesen. Ich kann euch noch kurz den Anfang vorlesen. You would have searched a long time for the sort of winding lane or tranquil meadow for which England later became celebrated. There were instead miles of desolate, uncultivated land. Here and there rough-hewn paths over craggy hills or bleak moorland. Ja, wahrscheinlich ist mein Englisch gar nicht gut genug. Jedenfalls ist das natürlich auch etwas, was einen Anfang ähnlich wie in dieser Schilderung im Ulysses von James Joyce erstmal attraktiv macht, dass man so ein Setting hat, was man irgendwie wiedererkennt. Das ist ja eigentlich in Fantasy-Romanen ganz häufig der Fall, dass man sich eigentlich auch ein bisschen in dieses vormoderne Setting hineinwünscht. Also bei Herr der Ringe ist das auf jeden Fall ein bisschen so, dass man das vielleicht auch ganz gut findet, dieses Tatsache, dass die Menschen da eben in diesen Höhlen leben, die Hobbits, und man sich eigentlich da so ein bisschen hinwünschen kann. Das ist natürlich auch ein durchaus, also das ist ja durchaus auch im Ulysses ein bisschen so, dass diese Studenten da im Ulysses in diesem altmodischen Turm leben. Und auch Dublin ist natürlich eine Stadt, die eine gewisse altmodische Faszination möglicherweise ausübt. Also zumindest das Dublin der 20er Jahre, oder na, ist eigentlich eine frühere Zeit, die da geschildert wird im Ulysses, glaube ich. Also das Dublin, was da geschildert wird, tut schon so eine etwas, so eine Faszination, also die Kneipen, die Gastwirtschaften, in denen dann da im Verlaufe des Ulysses häufig eingekehrt wird. Und ja, das verbindet die beiden Romane vielleicht. Eigentlich verbindet die beiden Romane nichts, den Ulysses und The Buried Giant von Kazuo Ishiguro. Ja, das ist natürlich auch ein schönes Element an Romanen, die man nicht gelesen hat. Man kann eigentlich spekulieren über das, was sie bedeuten oder was ihr Inhalt sein könnte. Mal sehen. In The Buried Giant von Kazuo Ishiguro gibt es dann auch ganz viele so Fabelwesen. Ogres, heißen die hier? Ogres? Nee, wie spricht man das aus? Ogres wahrscheinlich. Das sind so eine Art Orks, ähnliche Gestalten. Ja, da erinnert doch schon viel an Herr der Ringe, muss man eigentlich sagen. Ja, ich bin jetzt auch in einer Situation, wo ich quasi eigentlich nicht so richtig weiterkommen könnte, weil ich jetzt, mein Skript ist vorbei und ich muss jetzt noch Musik spielen, auf jeden Fall. Aber eigentlich kann ich jetzt alles erzählen, vielleicht aber auch nichts. Ich habe kein Konzept mehr. Also spiele ich noch mal ein bisschen Musik jetzt. Ihr hört Der Herr im Herbst. Die Spatzen im Schnee tun die Herzen weh. Nun wirft der Herbst die Blätter auf den Markt. Naja, das musste wohl so kommen. Und Lehmanns Tochter hat man eingesagt. Hat die ein Glück gehabt, genau genommen. Das Jahr wird alt und zieht den Mantel an. Der Bettler vis-à-vis hat keinen. So ist das Leben, es ist nicht viel dran. Frauen können lachen, denn sie dürfen weinen. Wozu die Blätter bunt sind, wenn sie fallen? Naja, man muss nicht alles wissen wollen. Mir geht's nicht gut und ähnlich geht es allen. Sogar die Drüsen sind geschwollen. Etwas wie seine Schwester aus. Wahrscheinlich Achtung, Zwischenstufe. Das ist ein Wetter, um drin zu ersaufen. Sowas von Regen war noch gar nicht da. Ja, wo bleibt es? Das Lied. Ah, da kommt's. Es fällt so schwer zu atmen mit der Last, die auf mir liegt, fast unerträglich. Zusammen mit der Dunkelheit wie jedes Jahr um diese Zeit und quält mich. Ja, das war die japanische Band 00100 mit dem Lied, das ist jetzt schon Gammel Yana Nina oder so ähnlich. Davor habt ihr gehört Die Strafe mit dem Lied Herbst, das ist ja irgendwie auch passend. Und es geht immer noch um Anfänge in Romanen in dieser Sendung. Jetzt habe ich noch einen ganz besonders schönen Anfang gefunden, nämlich ein Schriftsteller, den ich vor einer Weile schon mal bearbeitet hatte hier im Radio, Rohr Wolf, nämlich ein Autor, der vor kurzem 80 Jahre alt geworden ist oder so 85 geworden, ich weiß gerade nicht mehr genau. Jedenfalls der Roman Fortsetzung des Berichts, das war der erste Roman von Rohr Wolf, der ist 1961 oder so im Surkamp Verlag erschienen. Glaube ich zumindest, 1961. Ich könnte mal nachgucken. Die Ausgabe 1964. Okay. Und das ist nämlich noch eine Besonderheit. Das ist ein Autor, der mit dem Ende anfängt. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit, einen Roman mit dem Ende anzufangen. Also theoretisch müsste man dann sagen, von hinten her erzählt. Ich kann es ja mal kurz vorlesen, den Anfang. Nun, nachdem ich alles beschrieben habe, diese zurückliegende Zeit, diesen Weg mit den Bewegungen und Erscheinungen, den Bildern und Geräuschen, diese Landschaften mit den Knollen, Kuppeln und Buckeln, den Rinnen, Wannen und Gruben, nähere ich mich dem Ende des Berichts. Vielleicht wird es jetzt aufhören, dieses, ich weiß nicht, ich glaube, sitzen. Ja, das ist das Wort, sitzen. Ich spüre eine abgeschabte, ledrige Mulde unter mir, eine, wie es scheint, von vielen Körpern vor mir eingedrückte Polsterung. Meine Handflächen gleiten an hart geformten, ich glaube Knollen, ich weiß nicht, gedrechselten Stuhlbeinen hinab. Ja, das ist das Sitzen, Horchen mit einem Gefühl. Es ist schwer zu beschreiben, einem Gefühl wie, ich würde sagen, eindringen, vielleicht eintauchen, in diese weichen Öffnungen vor mir, diese verwischten Bewegungen beim Vorbeiziehen von Schatten und Farbflecken, mit großen flatternd roten Ohrmuscheln. Ich erinnere mich an Stimmen, an Worte in halbvollen Mündern verkaute Sätze, die herantreiben, zusammen mit den Geräuschen des Essens, dem erst fernen, dann näheren Klang von Geschirr, dem Löffeln, Schlürfen von Suppe, dem Klatschen, mit dem die Klöße weich auf die wartenden Teller fallen, dem Plätschern, mit dem die Brühe dunkel über das Weiß der geöffneten Klöße rinnt. Mit der Zeit treten diese Aufwölbungen, Verbiegungen aus der von Zigarrenrauch und Speisendampf vernebelten Ferne hervor und wachsen zusammen zu diesem birnenförmigen und kürbisförmigen, wenn auch nur im ganzen und groben birnenförmigen, kürbisförmigen Köpfen, diesen aufgeschütteten Körpern mit vorgestreckten, warum nicht vorgestreckten Händen. Sitzend gerate ich zwischen eine in die Bewegungen des Essens versunkene Runde. Es ist ein Bild, das ich vor mir habe. Alles in allem, von dem ich, wenn ich das abzöge, was mich täuschen könnte, sagen könnte, dass es ein Zimmer ist. Dieser Tisch, rund, schwer, hölzern wie er ist, mit seiner borkigen Oberfläche, dieser Stuhl, steif aufragend, abgewetzt, knollig, diese klappende, zuckende, nach oben schließende Uhr, diese Wände, diese Decke, diese Fenster, Türen, Schränke, Spiegel und den Spiegeln die geschnörkelten Aufsätze dieser Schränke, die Ziffern dieser Uhr, die Ausschnitte dieser Wände, Türen, Fenster mit schimmernden Landschaftsbildern, die gebrochenen, gebogenen, geschwungenen Merkwürdigkeiten dieses Zimmers, in dem ich sitze. Ich weiß nicht, an einem Abend, die Sonne fällt langsam hinter das Fensterbrett zurück. Ja, die Anfänge in Romanen und auch in Erzählungen von Rohr Wolf wären eigentlich nochmal eine eigene Sendung wert, weil die Anfänge immer unvermittelt wie in einen Traum einen hineingleiten lassen in den Erzählungen von Rohr Wolf. Und wir hören jetzt trotzdem nochmal ein Stück Musik. Revanchieren? Mit einem Strauß Rosen eingehüllt in Mondenschein? Oh, bitte. Denn da kommt Ja, einen Roman hätte ich noch, einen kurzen Roman, den ich vor kurzem tatsächlich ganz durchgelesen habe. Und das wäre ein weiterer Aspekt an Anfängen. Da haben natürlich kurze Romane eine größere Chance, durchgelesen zu werden heutzutage in dieser Informationsüberflutungszeit, in der wir uns befinden, hat ein, sagen wir, 139-seitiger Roman eine größere Chance, dass man bis ans Ende gelangt, als etwa der neue Roman von Dietmar Dart. James Joyce ist ja schon tot. Und ich habe hier einen Roman, der mich nach London entführt hat, nämlich von Sam Selvan, also Lonely Londoners. Auf Deutsch übersetzt heißt der, glaube ich, die Taugenichtse. Also ein bisschen eine komische Übersetzung, aber das ist natürlich auch so eine Eigentümlichkeit von Anfängen. Der eigentliche Anfang eines Romans ist ja eigentlich der Titel des Romans und nicht der Anfang der eben der Seitenzählung, sondern eigentlich ist der wirkliche Anfang natürlich der Titel. Und auch der wird oft irgendwie komisch verhackstückt zu etwas ganz anderem. Die einsamen Londoner von Sam Selvan. Das ist ein Autor, der seit den 40er Jahren in London gelebt hat. Nämlich Sam Selvan, der ursprünglich auch aus Trinidad, glaube ich, nein, aus ja irgendwo Jamaika, irgend so eine Insel, kam der nach London, ist emigriert. Und auch in dem Roman, so ein bisschen autobiografisch, sind die Erfahrungen von frühen Migranten, Arbeitsmigranten ins London der 50er Jahre so ein bisschen geschildert. Also nicht ganz autobiografisch, weil der Autor selber eigentlich doch andere Tätigkeiten, der hat, glaube ich, bei einer Botschaft in London dann gearbeitet. Aber er schildert dieses London sehr gut und das ist eigentlich wieder so ein Punkt, der Anfang dieses Romans The Lonely Londoners, der schildert die Atmosphäre in London sehr gut. Also ich kann das ja auch mal kurz vorlesen. One grim winter evening when it had a kind of unrealness about London, with a fog sleeping restlessly over the city and the lights showing in the blur as if it's not London at all but some strange place on another planet, Moses Aloeta hopped on a number 46 bus at the corner of Chepstow Road and Westbourne Grove to go to Waterloo to meet a feller who was coming from Trinidad on the boat train. Also der Anfang des Romans lässt einen gleich so eintauchen, ein bisschen in so ein Gefühl, was man vielleicht für einen Ort hat, den man schon kennt. Also ich war schon mal in London und man hat dann möglicherweise ein Gefühl für einen Ort, den so ein Roman möglicherweise auch dann wieder erwecken kann. Also das müsste einem eigentlich auch so mit Leipzig-Romanen gehen. Da habe ich jetzt aber keine Beispiele rausgesucht. Von Samuel Agnon gibt es diesen Roman. Aber das spielt zu einer anderen Zeit natürlich. Das ist natürlich auch so ein Aspekt. Aber auf jeden Fall haben natürlich Anfänge von Romanen auch immer die Möglichkeit, im Leser so an wiederzuerkennende Dinge halt anzurühren, halt also um den Leser quasi sofort zu erreichen. Ja, das ist ein sehr empfehlenswerter Roman, The Lonely Londoners von Sam Selvan. Der handelt, wie gesagt, vom Schicksal dieses Moses Aloeta, der sich da an diesem grimmigen Winterabend auf den Weg macht zum Bahnhof, um da jemanden abzuholen. Also es ist kein Bekannter von ihm, den er da abholen muss, sondern jemand, den er für jemand anders da quasi abholen soll, um ihn quasi in dieses London einzuführen. Das ist ein sehr guter Roman über Migration eigentlich halt. Also wie das funktioniert, dass es über so Zirkel, also die Leute, die dann schon da sind an dem Ort, helfen den anderen, die noch dazukommen. In diesem Roman ist das zumindest so. Und es schildert halt auch einen ganz anderen Zeitpunkt, von Migration, das London der 50er Jahre, als vielleicht das heute ist. Also es hat schon auch so etwas Altmodisches natürlich an sich, was einen dann wieder so ein bisschen fasziniert halt. Das wirkt wie eine andere Zeit natürlich, das London der 50er Jahre, wo Migranten aus Jamaika und aus Trinidad halt mit dem mit dem Schiff ankommen und voller Hoffnungen sind eigentlich auf eine bessere Zukunft. Ja, wir hören jetzt aber erst nochmal ein Lied, denke ich. Tja, was haben wir denn da noch? Noch ist es nicht so weit, liebe Schallplattenfreunde. Es dauert aber nicht mehr lange. Tim, Tim, wir mögen dich, denn du bist so schlau. Memory is better than nothing. A memory is better than something. Our memories of all the things we left behind. And if I knew you better, maybe I'd write a letter telling you, reminding you of those times. 'Cause a memory is better than nothing. A memory is better than something. Memories of all the things we left behind. If I only knew you better, maybe I'd write you a letter reminding you of the times. The memory is better than nothing. Memory is better than nothing. Delfines tun. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir siegen. Dann Helden für einen Tag. Und du, du today. He'd be in trouble, though they say he was sorry. He have to hurry up to the bus. Tuesday. Horace was so sad. He never had a girl that he could care for. And if he was late once more, he'd be out. Don't be afraid. Just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then it was from above. Say, Horace Wimp is your life. Don't put yourself away. Take a stand and be a man, and you will have a great life plan. Wednesday. Horace met a girl. She was small and she was very pretty. He thought he was in love. He was afraid. Ask her for a date. The cafe down the street tomorrow evening. His head was reeling when she said yes. Church. When Horace rushes in and says, "No, here comes my wife for the rest of my life," and she did. Yeah. hilflos. Die einst rastlose Hülle. Und der Kopf ertrinkt erbärmlich in seinem eigenen Leid. Und wenn ich nichts sage, hast du von all dem gar nichts. Und wenn ich es tue, nimmt die Entfernung noch zu. Zwischen zwei Augenblicken löscht so viel Verbindung, dass keine Berührung sie wieder neu knüpfen kann. Nicht in der Kürze der Zeit, die wie nichts verstreicht, die in tiefer Traurigkeit sich selbst auslöscht. Schon zu Ende. Die Sendung mit den versickernden Anfängen über Romane neigt sich schon langsam dem Ende. Nur noch eine Viertelstunde bis Ende, Schluss. Wir spielen noch weiter ein bisschen Musik. Das war eher 80 mit dem Lied November. Das ist ja eher so ein Schluss. November und Dezember, der Winter, Schluss des Jahres, kein Anfang. Also der Anfang kommt dann erst im Januar wieder. Und wir spielen noch weiter Musik. Die Honigritter mit dem Lied Bittere Pillen hört ihr als nächstes. Ihr Händler hat Ihnen keine schadhafte Schallplatte mitgegeben. Alle Frischluftplatten sind Kostbarkeiten ersten Ranges. Ich will es los und bei der Tarren. Rein, Frauen, der

impatient de coucher avec toi. Après un temps t'as accepté. Par la suite t'en demandais bien moins que moi. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit que tu n'as plus ce qu'on faisait là. Dès lors tu l'avais consenti. Je pensais que c'était ok à chaque fois. Instrument, das Sie spielen? Nein, ich spiele Klavier, Geige. Und das hier. Haben Sie einen Beruf gehabt? Waren Sie mal in einem Orchester? Ja, aber dann nicht mehr. Warum dann nicht mehr? Die Musik wurde mir zu laut. Es verlor sich alles im Laut. Ich ging dann zurück. Wie zurück? Wohin zurück? Ich suchte den Anfang und kam auf die Flöte. Sie brachte den ersten gespielten Ton. Fassade, Glück und Malbo für jeden. denn ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ach, du Leck, ich glaub, ich